Zuckerhut an Zuckerhut, da geht's den Senioritas gut, weil jedermann im Samba-Schritt sein Herz so schnell verliert. Die Flöten flöten Tirili und mecken so viel Sympathie, dass oft der erste Samba-Schritt schon in die Ehe führt. Der schwarze Juan, der ganz besonders treulos ist, wird nun ein Mann, der wirklich nur die eine küsst und wenn er's kann, die anderen schönen Frauen vergisst und nur noch seine eine kleine Frau zur Samba führt. Am Zuckerhut, da geht's den Senioritas gut, weil jeder Mann im Samba-Schlitz sein Herz so schnell verliert. Ja, ja, ja, ja, ei, ja, ja, ei, ja, ja, ei, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ei, ja, ja, ei, ja, ja, ei, ja, ja. Für dieses neue Lied, da schwärmt jede Senorita, denn jede hat nun das Gefühl, das Lied bringt sie zum Ziel. Wenn es die Männer hören, sind leicht zu betören, und was die Rumba nicht vollbracht, die Samba hat's gemacht. Und nur weil er den Frauen so gefällt, geht dieser Tanz jetzt um die Welt. Eine kleine Frau zur Samba führt. Am Zuckerhut, da geht's den Senioritas gut, weil jeder Mann im Samba-Schritt sein Herz so schnell verliert. Ja, ja, ja, ja, ai, ja, ja, ai, ja, ja, ai, ja, ja, ja, ja, ja, ja.